Vierter Kreis. Einfacher, spaßiger, mobiler, sicherer. Erzählt uns nichts mehr von der Stadt und dem Land und noch weniger von ihrer althergebrachten Opposition. Was sich um uns herum ausbreitet, ähnelt dem weder von nah noch von fern. Eine einzige urbane Schwade ist es, ohne Form und Ordnung, eine trostlose Zone, unbestimmt und unbegrenzt, ein weltweites Kontinuum von musealisierten Megacities und Naturschutzgebieten, von Hochhaussiedlungen und riesigen Agrarbetrieben, von industriellen Zonen und Reihenhaussiedlungen, Landgasthöfen und Juppie-Kneipen, die Metropole. Da war die antike Stadt, die mittelalterliche Stadt oder die moderne Stadt. Die metropolitane Stadt gibt es nicht. Die Metropole strebt nach der Synthese aller Territorien. In ihr lebt alles zusammen, weniger im geografischen Sinn als durch die Verwebung ihrer Netzwerke. Gerade weil sie vollends am Verschwinden ist, wird die Stadt jetzt fetischisiert, als Geschichte. Die Manufakturen von Lille werden zu Sälen für das Spektakel. Das zu betonierte Stadtzentrum von Le Havre ist Weltkulturerbe der UNESCO. In Peking werden die Hutongs um die verbotene Stadt zerstört und als Imitationen wieder aufgebaut, etwas weiter weg, für die Neugierigen. In Troyes klebt man Fachwerkfassaden auf Betonbauten. Eine Kunstform der Pastiche, die einen zwangsläufig an die Boutiquen viktorianischen Stils im Disneyland Paris erinnert. Die historischen Stadtzentren, einst Herd des Aufruhrs, finden brav ihren Platz im Organigramm der Metropole. Sie sind dem Tourismus und dem zur Schau gestellten Konsum preisgegeben. Sie sind die Inselchen der zauberhaften Warenwelt, die durch Messen, Ästhetik und auch mit Gewalt aufrechterhalten werden. Die Abgeschmacktheiten der Weihnachtsmärkte lassen sich mit immer mehr Wachleuten und Stadtpolizeistreifen bezahlen. Die Kontrolle fügt sich wunderbar in die Welt der Waren ein und zeigt jedem, der es sehen will, ihr autoritäres Gesicht. Trend der Epoche ist die Durchmischung von fader Musik mit Teleskopschlagstöcken und Zuckerwatte. Was sie an polizeilicher Überwachung bedarf, diese Bezauberung. Dieser Geschmack für das Authentische in Anführungszeichen und die damit einhergehende Kontrolle begleitet das Kleinbürgertum bei ihrer Kolonisierung der Arbeiterviertel. Vertrieben aus den Zentren der Megacities sucht es dort das nachbarschaftliche Miteinander, das es inmitten von Einfamilienhäusern niemals finden wird. Und indem es die Armen, die Autos und die Immigranten vertreibt, indem es den Platz aufräumt, indem es alle Mikroben auszupft, pulverisiert es genau das, was es eigentlich gesucht hat. Auf einem Werbeplakat der Stadt gibt ein Straßenfeger einem Security die Hand. Ein Slogan: Montabon, saubere Stadt. Der Anstand, der die Urbanisten zwingt, nicht mehr von der Stadt zu reden, die sie zerstört haben, sondern vom Urbanen, sollte sie auch anstacheln, nicht mehr von dem Land zu reden, das nicht mehr existiert. Was es an seiner Stelle noch gibt, ist eine Landschaft, die den gestressten und entwurzelten Massen zur Schau gestellt wird. Eine Vergangenheit, die jetzt, da die Bauern auf so wenige reduziert worden sind, inszeniert werden kann. Das über einem Territorium ausgebreitete Marketing, wo alles in Wert gesetzt werden muss und alles ein Erbe darstellen soll. Es ist immer dieselbe eisige Leere, die sich bis zum hintersten und letzten Kirchturm entfaltet. Die Metropole ist der gleichzeitige Tod der Stadt und des Landes an der Kreuzung, an der alle Mittelklassen zusammenlaufen. In diesem Milieu der Klasse der Mitte, das sich in der Landflucht um die Urbanisation herum unendlich räkelt. Der Verglasung des globalen Territoriums folgt passgenau der Zynismus der zeitgenössischen Architektur. Ein Gymnasium, ein Krankenhaus und eine Mediothek sind verschiedene Variationen ein und desselben Themas. Transparenz, Neutralität, Uniformität. Massive und fließende Gebäude, die geplant werden, ohne ihren genauen Zweck kennen zu müssen, die hier sein könnten, genauso gut wie überall sonst. Was sollen wir mit den Bürotürmen der Défense, der Pardieu oder der Euralil machen? Der Ausdruck brandneu beinhaltet ihr ganzes Schicksal. Ein schottischer Reisender beschreibt, nachdem die Aufständischen im Mai 1871 das Rathaus in Paris angezündet hatten, die einzigartige Herrlichkeit der Macht in Flammen. Niemals hatte ich mir etwas Schöneres vorgestellt. Es ist wunderbar. Die Leute der Kommune sind schreckliche Schurken, das leugne ich nicht. Aber welche Künstler? Und sie waren sich ihres Werks noch nicht mal bewusst. Ich habe die Ruinen von Amalfi gesehen, wie sie in den blauen Fluten des Mittelmeers baden. Die Ruinen der Tempel Tumhor im Punjab gesehen. Ich habe Rom gesehen und viel mehr. Nichts davon kann mit dem verglichen werden, was ich heute Abend vor Augen hatte. Es bleiben sehr wohl einige Fragmente der Stadt und einige Abfallprodukte des Landes in der metropolitanen Verwebung bestehen. Aber das Lebendige hat sein Quartier in den Orten des totalen Ausschlusses aufgeschlagen. Das Paradox will, dass die augenscheinlich unbewohnbarsten Orte die einzigen noch in irgendeiner Art und Weise bewohnte sind. Eine alte besetzte Baracke wird immer einen viel bewohnteren Eindruck machen als all diese steifen Apartments, wo man seine Möbel hinstellen und die Ausstattung perfektionieren kann, während man auf den nächsten Umzug wartet. Die Slums sind in vielen Megacities die letzten lebendigen und lebenswerten Orte, aber auch, was keine Überraschung ist, die tödlichsten. Sie sind die Rückseite des elektronischen Bühnenbilds der Weltmetropole. Die Schlafstätte der Banlieue nördlich von Paris, verlassen von einem Kleinbürgertum, auf der Jagd nach Traumhäusern, wieder zum Leben erwacht durch die Massenarbeitslosigkeit, strahlen nun viel intensiver als das Quartier Latin, durch die Worte genau wie durch das Feuer. Die Brände von November 2005 sind nicht aus der extremen Enteignung geboren, wie es oft dahergeredet wurde, sondern aus dem vollständigen Besitz eines Territoriums. Man kann Autos aus Langeweile anzünden, aber um einen Aufstand über einen Monat zu verbreiten und die Polizei dauerhaft in Schach zu halten, muss man sich zu organisieren wissen. Man muss auf Komplizenschaften zählen, das Territorium perfekt kennen, eine Sprache teilen und einen gemeinsamen Feind haben. Weder die Kilometer noch die Wochen konnten die Ausbreitung des Feuers verhindern. Die ersten Feuergluten wurden mit anderen geantwortet, da, wo sie am wenigsten erwartet wurden. Das Geraune kann nicht abgehört werden. Die Metropole ist das Terrain eines unaufhörlichen Konflikts niedriger Intensität, dessen Höhepunkte die Einnahme von Basra, Mogadischu oder Nablus sind. Lange war die Stadt für die Militärs ein Ort, dem es auszuweichen oder den es zu belagern galt. Die Metropole ist selbst mit dem Krieg völlig kompatibel. Der bewaffnete Konflikt ist nur ein Moment ihrer permanenten Umgestaltung. Die von den Großmächten geschlagenen Schlachten ähneln der immer zu wiederholenden Polizeiarbeit in den schwarzen Löchern der Metropole. Ob in Burkina Faso, der Südbronx, in Kamagasaki, in Chiapas oder in La Courneuve. Die Polizeieinsätze zielen weder auf den Sieg noch darauf, Ordnung und Frieden wiederherzustellen, sondern auf das Fortsetzen einer Sicherheitsunternehmung, die immer schon am Werk ist. Der Krieg kann nicht mehr isoliert werden in der Zeit, denn er teilt sich auf in eine Reihe militärischer und polizeilicher Mikrooperationen, um die Sicherheit zu gewährleisten. Die Polizei und das Militär passen sich parallel zueinander Schritt für Schritt an. Ein Kriminologe verlangt von der CRS, sich in kleinen, mobilen und professionalisierten Einheiten zu organisieren. Die militärische Institution, Wiege der disziplinarischen Methoden, stellt ihre hierarchische Organisation in Frage. Ein Offizier der NATO wendet auf sein Grenadierbataillon eine partizipative Methode an, die jeden Einzelnen in Analyse, Vorbereitung, Ausführung und Evaluation einer Aktion einbezieht. Tagelang wird der Plan wieder und wieder diskutiert, im Verlauf der Übung und nach Erhalt der letzten Nachrichten. Es gibt nichts Besseres als einen gemeinsam erarbeiteten Plan, um Motivation und Zielstrebigkeit zu fördern. Die bewaffneten Kräfte passen sich nicht nur an die Metropole an, sie bilden sie auch. So die israelischen Soldaten, die sich seit der Schlacht um Nablus zu Innenarchitekten machen. Von der palästinensischen Guerilla gezwungen, die Straßen zu verlassen, weil sie zu gefährlich sind, lernen sie, wie man horizontal und vertikal innerhalb der urbanen Bauwerke vorankommt, indem sie Mauern und Decken sprengen, um sich zu bewegen. Ein Offizier der israelischen Verteidigungskräfte mit einem Diplom in Philosophie erklärt: Der Feind interpretiert den Raum in klassischer und traditioneller Weise und ich weigere mich, seiner Interpretation zu folgen und in seine Falle zu tappen. Ich will ihn überraschen. Hierin liegt die Essenz des Krieges. Ich muss gewinnen. Deshalb habe ich mir die Methode ausgesucht, die mich die Mauern durchqueren lässt, wie ein Wurm, der sich fortbewegt, indem er alles, was er auf dem Weg findet, frisst. Das Urbane ist mehr als die Bühne der Konfrontation. Es ist ein Mittel dafür. All dies nicht, ohne an Blanqui Tipp zu erinnern, diesmal an die Partei des Aufstands, der den zukünftigen Aufständischen in Paris empfahl, die Häuser in den verbarrikadierten Straßen zu besetzen, um ihre Positionen zu schützen, dann die Mauern zu durchbrechen, um sie zu verbinden, die Treppen im Erdgeschoss zu zerstören und die Decken zu durchlöchern, um sich gegebenenfalls gegen Angreifer zu verteidigen, die Türen herauszureißen, um damit die Fenster zu verbarrikadieren und aus jedem Stockwerk einen Schützenposten zu machen. Die Metropole ist nicht nur diese urbanisierte Anhäufung, dieses finale Aufeinanderprallen zwischen der Stadt und dem Lande, sie ist gleichermaßen ein Fluss von Wesen und Dingen. Ein Strom, der durch ein ganzes Netzwerk aus Fiberglasleitungen, TGV-Linien, Satelliten und Videoüberwachungskameras fließt, damit diese Welt nie aufhört, ihrem Untergang hinterherzurennen. Ein Strom, der in seiner hoffnungslosen Mobilität alles mitreißen will, der jeden mobilisiert, wo man von Informationen wie von genauso vielen feindlichen Kräften angegriffen wird, wo nichts anderes bleibt als zu rennen, wo es schwierig wird zu warten, selbst auf die X2U-Bahn. Die Vervielfältigung der Transport- und Kommunikationsmittel entreißt uns unablässig dem Hier und Jetzt, durch die Verführung, immer woanders zu sein, ein TGV, eine RER oder ein Telefon zu nehmen, um bereits dort zu sein. Diese Mobilität beinhaltet nur Zerrissenheit, Isolation und Exil. Sie wäre für jedermann unerträglich, wenn sie nicht auch gleichzeitig die Mobilität des privaten Raumes wäre, des tragbaren Inneren. Die private Blase platzt nicht, sie beginnt zu treiben. Dies ist nicht das Ende des Cocooning, nur sein In-Bewegung-Setzen. Von einem Bahnhof, einem Einkaufszentrum, einer Geschäftsbank oder einem Hotel zum anderen. Überall diese Befremdung, so banal, so bekannt, dass sich die letzte Vertrautheit ersetzt. Die Üppigkeit der Metropole ist die zufallsbedingte Mischung definierter Stimmungen, in der Lage, sich unendlich wieder aufs Neue zusammenzusetzen. Dabei bieten sich die Stadtzentren nicht als identische Orte an, sondern als eigenartige Angebote von Stimmungen, in denen wir uns bewegen, nach Lust und Laune die eine auswählend, die andere verlassend, in einer Art existenziellen Shopping des Stils der Bar, der Leute, des Designs oder der Playlist eines iPod. Mit meinem MP3-Player bin ich der Herr meiner Welt. Die einzige Möglichkeit, die umgebende Uniformität zu überleben, ist es, die eigene innere Welt unaufhörlich wiederherzustellen, wie ein Kind, das überall wieder die gleiche Hütte aufbaut. Wie Robinson, der sein Tante-Emma-Laden-Universum auf der einsamen Insel reproduziert, mit dem Unterschied, dass unsere einsame Insel die Zivilisation selbst ist und dass Milliarden von uns unaufhörlich dort landen. Eben weil sie die Architektur der Flüsse ist, ist die Metropole eine der verwundbarsten menschlichen Formationen, die jemals existiert hat. Biegsam, subtil, aber verwundbar. Eine brutale Schließung der Grenzen aufgrund einer wütenden Epidemie, irgendein Mangel in der lebenswichtigen Versorgung, eine organisierte Blockade der Kommunikationswege und das gesamte Bühnenbild bricht zusammen, schafft es nicht mehr, die Szenen des Gemetzels zu verdecken, die es zu jeder Zeit heimsuchen. Diese Welt wäre nicht so schnell, wenn sie nicht stetig von der Nähe ihres eigenen Zusammenbruchs verfolgt würde. Ihre netzartige Struktur, all ihre technologische Infrastruktur der Knoten und Verbindungen, ihre dezentralisierte Architektur möchte die Metropole vor den unvermeidlichen Betriebsstörungen schützen. Das Internet muss einem nuklearen Angriff standhalten. Die permanente Kontrolle der Flüsse von Informationen, Menschen und Waren muss die metropolitane Mobilität sichern, die Rückverfolgbarkeit sicherstellen, dass niemals eine Palette im Warenbestand fehlt, dass niemals ein gestohlener Geldschein auf dem Markt zu finden ist oder ein Terrorist im Flugzeug. Dank einem RFID-Chip, einem biometrischen Pass, einer DNA-Datenbank. Aber die Metropole produziert auch die Mittel ihrer eigenen Zerstörung. Ein amerikanischer Sicherheitsexperte erklärt die Niederlage im Irak mit der Fähigkeit der Guerilla, aus den neuen Kommunikationsmethoden Profit zu schlagen. Mit ihrer Invasion haben die USA weniger die Demokratie als die kybernetischen Netzwerke eingeführt. Mit sich brachten sie eine der Waffen ihrer Niederlage. Die Vervielfachung der Handys und Internetzugänge haben die Guerilla mit neuartigen Mitteln versorgt, sich zu organisieren und sich selbst so schwer angreifbar zu machen. Jedes Netzwerk hat seine Schwachpunkte, Knoten, die aufgemacht werden können, um die Zirkulation zu stoppen, um das Netz implodieren zu lassen. Der letzte große europäische Stromausfall hat es gezeigt. Ein Zwischenfall auf einer Hochspannungsleitung reichte, um einen Großteil des Kontinents ins Dunkel zu stürzen. Die erste Geste, damit etwas mitten in der Metropole hervorbrechen kann, damit sich andere Möglichkeiten eröffnen, besteht darin, ihr Perpetuum mobile zu stoppen. Das ist es, was die thailändischen Rebellen verstanden haben, die Umspannwerke hochgehen lassen. Das ist es, was die Anti-CPE verstanden haben, die Universitäten blockieren, um dann zu versuchen, die Wirtschaft zu blockieren. Das ist es auch, was die im Oktober 2002 streikenden amerikanischen Hafenarbeiter verstanden haben, die für den Erhalt von 300 Arbeitsplätzen 10 Tage lang die wichtigsten Häfen von der Westküste blockierten. Die amerikanische Wirtschaft ist von den kontinuierlichen Flüssen aus Asien derart abhängig, dass sich die Kosten der Blockade auf 1 Milliarde Euro am Tag beliefen. Mit 10.000 Leuten kann man die größte Wirtschaftsmacht ins Wanken bringen. Hätte die Bewegung noch einen Monat länger gedauert, wäre es laut mancher Experten zu einer Rückkehr der USA in die Rezession und einem wirtschaftlichen Albtraum für Südostasien gekommen.